Wenn ich nicht 100% gebe, interessiert es mich nicht. Denn nur so nebenbei Geschichten existieren für mich nicht. Wenn mich etwas richtig kickt, Mann, dann lass ich's nicht los. Dann bin ich auch richtig dabei und mach das nicht einfach so. Keine Bergkette zu lang, keine Hürde zu hoch. Verspüre Tatendrang, dieses Brett übel drauf los. Lass mir die Butter nicht vom Brötchen nehmen. Hab ich erst Blut geleckt, zieh's durch, Dösen war noch nie mein Ding. Ich geh auf Sinnsuche, was mir gefällt, wird ausgelebt. Kommt von innen heraus und wird nicht von außen was auferlegt. Leg noch 'ne Schaufel drauf und nutze jeden Augenblick, weil's erfüllte Träume an keiner Theke zu kaufen gibt. Nein, ich red nicht viel, mach lieber Rennrattenziel, ja, ich pack's wieder. Ich gebe Liebe, wo ich kann und ich nehme, was ich brauch. Nein, ich fackel nicht lang, nimm die Scheiße einfach auf. Mache lieber wenig akribisch als wenig ab und zu. Endlich wieder fokussiert, als würde ich nem Porträt malen. Reise Richtung Ziel, ihr hofft, ihr könnt den ganzen Weg fahren. Mit Nulldampf, euch steht das Wasser bis zum Hals wie Seeflotten. Wie im schlechten Film mit null Budget und hohen Drehkosten. Neuen Plan geschmiedet, drauf los, weil ich das Zeug brauch. Blühe es richtig auf, wenn's was zu tun gibt, wie beim Neubau. Ganz oder gar nicht, kein Bock auf halbe Sachen. Du siehst gestriegelt aus, weil keine Aufgaben und Falten machen. Lass mich nicht verbiegen, tu nur das, wo ich hinterstehe. Ein Braumeister schwärmt auch nicht vom Bier und säuft dann Kindertee. Abgelehnt, lass mich nicht hängen wie ne Trauerweide. Ihr wollt harten Fame, doch gar mit vor euch in die Raucherbeine. Nein, ich red nicht viel, mach lieber denn grad ein Ziel, ja, ich pack's wieder. Ich gebe Liebe, wo ich kann und nehm mir, was ich brauch, Mann. Ich fackel nicht lang, nimm die Scheiße einfach auf. Mache lieber wenig akribisch als wenig ab und zu. Nicht wirklich viel.